Herr Adorno, Sie haben als Thema unserer Unterredung vorgeschlagen, ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen? Natürlich wissen wir beide, dass es auch eine Tiersoziologie gibt, mit der wir uns beide nicht beschäftigen. Nein. Sie müssen also, ich noch weniger als Sie. Ja. Sie müssen also da eine bestimmte Vorstellung gehabt haben, gerade diese Formulierung zu wählen. Jetzt wollen wir unser Gespräch beginnen und da kann ich Sie bitten, sich mal darüber zu äußern. Ja, also dass sich die Soziologie mit Menschen beschäftigt, und zwar mit vergesellschafteten Menschen, das versteht sich ja von selbst. Ich habe schon etwas sehr viel Spezifischeres im Sinn gehabt, als ich gerade diese Formulierung vorgeschlagen habe. Nämlich, ob die wesentlichen Momente der Gesellschaft und vor allem die krisenhaften Momente an der Gesellschaft, die Sie sowohl wie ich nun schon seit langer Zeit bemerken, ob die zurückführbar sind auf das Wesen des Menschen oder ob sie Wurzeln wesentlich in Verhältnissen, die zwar irgendwie und ursprünglich einmal von Menschen gemachte sind, die aber den Menschen gegenüber sich verselbstständigt haben. Nun, ich weiß, auch in Bezug auf das Phänomen der Verselbstständigung haben wir ja weitgehend analoge Ansichten, aber ich glaube, man kann Differenzen überhaupt nur dann fruchtbar herausarbeiten, wenn man dabei auch über einen gewissen Stammvorrat von gemeinsamen Dingen verfügt. Und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir zunächst einmal gerade diese Gemeinsamkeiten hervorheben wollten, damit davon die Differenzen und deren Erörterung sich abheben. Ja, Herr Adorno, das ist so gesehen ein großes Programm. Und da möchte ich mich jetzt mal schrittweise herantasten. Zunächst einmal mit der Frage, Sie würden also nicht wie Max Weber damals die Soziologie als eine wesentlich kulturelle Wissenschaft oder Kulturwissenschaft betrachten, sondern mehr als eine anthropologische. Nein, gerade nicht. Gerade nicht. Gerade nicht, im Gegenteil. Ich würde sagen, dass die Soziologie wesentlich eine Wissenschaft ist, die sich auf kulturelle Momente bezieht oder mitbezieht und nicht etwas ist, was sich auf das Wesen des Menschen, auf Anthropologie reduzieren lässt. Ja, ich würde eher erwartet haben, nach dem Tenor Ihrer mir ja genau bekannten Bücher, dass Sie in einem erweiterten Sinn zur Anthropologie stehen und ich gerade nicht. Aber ich möchte vielleicht gleich sagen, damit wir uns nicht über Dinge streiten, über die wir uns nicht zu streiten brauchen, dass wir in einem Wesentlichen miteinander von vornherein übereinstimmen, nämlich darin, dass es, und ich darf dabei Sie zitieren, keine vorkulturelle menschliche Natur gibt und darin liegt so viel, würde ich nun allerdings sagen, dass es Soziologie als eine reine Anthropologie, also als eine Wissenschaft vom Menschen und nicht ebenso auch als eine Wissenschaft von Verhältnissen, die den Menschen gegenüber sich verselbstständigt haben, nicht geben kann. Ja, gut. Nun würde ich so denken. Der Ausdruck Mensch ist ja nun auch nicht eindeutig. Wir müssen ja den Hörern, die hier zuhören wollen, während wir uns unterhalten, müssen wir ja eine Vorstellung von der Art, wie wir soziologisch arbeiten, geben. Nicht? Und da würde ich zunächst mal glauben, da gibt es ja doch die Schwierigkeit, dass sehr viele unserer Grundbegriffe gerade aus Zeitgründen ins Schwimmen gekommen sind. Was nun also den Menschen anlangt, da fällt mir gerade ein, unser Kollege Elül hat in seinem Buch über die Technik gesagt, es gebe heute einen Mythos-Mensch und dieser Mythos wäre eine natürliche Sekretion des technischen Fortschritts. Also er meint... Ja, ich habe das ganz ähnlich, nur boshafter formuliert im Jargon der Eigentlichkeit, noch viel boshafter, indem ich gesagt habe, dass heute der Mensch die Ideologie für die Unmenschlichkeit sei. Ja, das ist noch boshafter. Was noch boshafter ist, aber der Sache nach davon gar nicht so verschieden. Genau. Also davon wollen wir uns eigentlich distanzieren, nicht wahr? Von solchen, ich würde sagen... Also von dem Mythos-Mensch, dem ehrfürchtigen Augenaufschlag oder Augengeklimper, das sich erhebt, wenn man nur sagt, es kommt alles auf den Menschen an. Davon wollen wir uns von vornherein distanzieren. Genau. Es würde sich also darum handeln, dass die Wissenschaft sozusagen Vernunft hineinbringt, Kenntnis und Vernunft, vielleicht auch Erfahrung, in unsere Verantwortung für den Menschen, sofern wir eine haben. Ja, also, aber ich glaube, wir sollten hier schon versuchen, überhaupt einmal den Begriff des Menschen gegenüber der naiven Anschauung ein bisschen zu präzisieren. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, man muss unendlich vorsichtig damit sein, dass man diesen Begriff des Menschen in einer unverantwortlichen und vagen Weise benutzt. Und da würde ich denn doch sagen, zunächst ist der Mensch in einem unendlich viel weiteren Maß ein geschichtliches Wesen und ein Wesen, das durch geschichtliche Bedingungen und geschichtliche Verhältnisse geformt wird, als die naive Vorstellung das akzeptiert, die sich sozusagen damit zufrieden gibt, dass über sehr lange Zeiträume die Menschen also ihrer physiologischen Beschaffenheit nach sich nicht so arg geändert haben. Da stimme ich zu, Herr Adorno. Wenn man den Menschen ansieht, hat man das Gefühl, die Geschichte vergeht nie. Ja, aber in Wirklichkeit ist eben der Mensch in einer bis ins Innerste seiner Psyche hinein von Geschichte und das heißt eben doch wesentlich von Gesellschaft geformt. Eben, die vergeht nie sozusagen. Und ich glaube, das ist der Boden, möchte ich sagen, diese Vorstellung, also von der wirklich bis in die innersten Kategorien hinein geschichtliche Natur des Menschen, die Voraussetzung dessen ist, auf der wir nun eigentlich überhaupt diskutieren. Ja, jetzt kommen wir schon näher. Geben Sie jetzt noch zu, dass sowohl die Kultur als auch die Geschichte und deswegen auch der Mensch nach der Zukunft zu sozusagen offen ist. Genau. Also was da passiert, was der Mensch sei, ist absolut unmöglich. Und ich meine, wenn die Biologen damit recht haben, dass es für den Menschen gerade das Charakteristische ist, dass er selber offen und nicht durch einen bestimmten Umkreis von Aktionsobjekten definiert ist, dann liegt in dieser Offenheit auch, dass was alles aus dem Menschen wird, wir überhaupt noch nicht absehen können. Und zwar nach beiden Seiten, auch nach der negativen. Ich erinnere an den Satz von Valéry, dass die Unmenschlichkeit noch eine große Zukunft hat. Ja, das ist auch noch drin. Nicht? Das ist sehr drin, ja. Würden Sie nun, nachdem wir uns darüber also geeinigt haben, würden Sie nun auch eine These zugeben, die ich ganz gerne vertrete? Das ist die, dass mit der Industriekultur, das ist natürlich ein weiter Begriff von Tatsachen, dass mit der Industriekultur eine solche, sagen wir einmal, Neuausfaltung menschlicher Möglichkeiten in Erscheinung getreten ist, wie man sie vorher nicht sah. Also, dass in der Kultur, die Sie jetzt Industriekultur nennen, etwas geschehen ist, was es in dieser Weise noch nicht gegeben hat und was Sie wesentlich, übrigens ganz ähnlich wie ich es auch tun würde, durch den Begriff der Naturbeherrschung und durch die Verbindung von Technik und Wissenschaft bestimmen, dass da etwas qualitativ Neues sich ergeben hat. Auch da würde ich mit Ihnen übereinstimmen. Ja. Aber vielleicht darf ich hier doch etwas anmelden, was pedantisch klingt, aber vielleicht nicht gleichgültig ist für unsere Diskussion. Ich würde den Ausdruck, die Industriegesellschaft, der heute sehr beliebt ist, nicht gebrauchen, für meinen Teil. Ja, was würden Sie dafür sagen? Wollen wir mal sehen. Ich möchte zunächst nur sagen, in diesem Begriff verschränken sich zwei Momente, die man doch wohl, obwohl sie sehr viel miteinander zu tun haben, nicht einfach einander gleichsetzen kann. Nämlich einmal die Entfaltung der Technik, also die Entfaltung der menschlichen Produktivkräfte, die in der Technik sich vergegenständigt haben. Die Technik ist ja, wie man gesagt hat, ein verlängerter Arm der Menschen. Dann aber steckt in dieser Industriegesellschaft ebenso auch drin das Moment der Verhältnisse, Verhältnisse gesellschaftlicher Produktion, also in der ganzen westlichen Welt, dass es sich dabei um Tauschverhältnisse handelt, ja, na, das und in der östlichen Welt ja, ja, eben um ja. die uns aber, auch... Aber Herr Adorno, das meint man ja auch, wenn man Industriegesellschaft sagt. Ja, ne? Nun besteht aber, wenn man diese Momente, und das darf ich vielleicht zur Erklärung sagen, wenn man diese Momente nicht Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse dabei trennt, besteht leicht die Gefahr, der schon der Max Weber, von dem Sie vorhin gesprochen haben, bis zu einem gewissen Grad erlegen ist, dass man nämlich von einem relativ abstrakten, wie etwa der technischen Rationalität, Dinge prädiziert, ihr Dinge aufbürdet, die in Wirklichkeit gar nicht so sehr an der Ratio als solche liegen, wie an der eigentümlichen Konstellation, die zwischen dieser Ratio und einer sogenannten Tauschgesellschaft eben herrschen. Herr Adorno, ich taste so gerne mal den Raum jetzt ab, nicht wahr, wo wir einig sind und wo nicht. Wir können uns ja nachher über die anderen Sachen streiten. Mit den Mitteln der modernen Gesellschaft, mit den Verkehrsmitteln, mit den Nachrichtenmitteln, mit den technischen Mitteln jeder Art ist es also heute so, dass sich erstmalig die Menschheit in voller Front trifft, gegenseitig kennenlernt. Und zwar in voller Breite. Es gibt also keine isolierbaren Ereignisse mehr, anders gesagt. Ja, ob sich die Menschheit wirklich in vollem Maß trifft, daran habe ich ja nun doch als ein, unrettbarer Soziologe so ein bisschen meine Zweifel. Ich wollte nicht sprechen vom Phänomen der Öffentlichkeit, nämlich, dass man heute über alle Menschen was lesen kann, nicht da über Koreaner und Russen und Peruaner und so weiter. Ich spreche auch nicht über Klassenunterschiede, sondern ich spreche davon, dass, nehmen Sie so eine Sache wie die UNO, nicht wahr? Dass also die sämtlichen konkreten Gesellschaften, europäische, asiatische, afrikanische, nicht nur in Warenkontakt, nicht nur in politischen Kontakt, dass sie treten auch in geistigen Kontakt und in physischen. Das ist ja in Amerika dramatisch genug, nicht wahr, mit der Negerfrage. Dass also der Abbau der Grenzen zunächst einmal auf breiter Front anläuft. Also Sie meinen einfach das Phänomen One World. Genau. So ganz, also schlicht. Genau, und bei der Gelegenheit wird man ja manche Erfahrungen über Menschen noch machen können, nicht? Ja, sicher. Nicht wahr? Sicher. Also so einfach ist das mit der One World auch nicht. Da sind auch Falltüren ja, drin. Das nicht? Kann man wohl sagen. Ja, ja. Das wollte ich gerne hören. Übrigens bringt mich das noch auf einen zweiten Gedanken. Fortschritt. Wir sind uns wohl einig, dass das gegenüber den abgekapselten früheren Kulturen, die sich gegenseitig nicht kannten oder ignorierten, eine Erstmaligkeit ist und in gewissem Sinne auch ein Fortschritt, zumindest scheint es jetzt mit dem Lebenkönnen der Menschen günstiger, jedenfalls hoffnungsvoller. Den technischen Voraussetzungen hoffnungsvoller also, es zu müsste werden. Dem Stand der technischen Produktivkräfte nach, vor allem wenn man die Landwirtschaft im Ernst einbezieht, müsste gehen. Kein ja, Mangel ja. mehr sein. Und nun habe ich neulich mal gesagt, der Fortschritt vollzieht sich heutzutage von selbst. Und das, damit habe ich einigen Anstoß erregt. Es gab Leute, die wollten das nicht zugeben. Können Sie sich was denken unter dem Satz? Ja, nämlich, dass die Interessen der Selbsterhaltung von partikularen Gruppen sie immer zwingen, dann doch Neuerungen der Produktion einzuführen oder sonst irgendwelche Verhaltensweisen einzuüben, die dann doch dem Ganzen, auch wenn sie es von sich aus gar nicht wollen, in irgendeiner Weise zugutekommen. Genau. Ein bisschen was war übrigens in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft schon immer so. Ja, das ist gar kein absolutes Novum. Nein, nein, diesen Sinn hat die Aussage. Sie hat aber auch noch einen anderen, der etwas weiter zielt. Ich meine damit, wenn ich sage, Fortschritt vollzieht sich von selbst, meine ich, Fortschritt, was heißt das? Das heißt, die materiellen Lebensgüter und die geistigen Lebensreize werden immer mehr Leuten immer zugänglicher. Und von diesem Prozess glaube ich, dass er fast so wie automatisch abläuft. Man kann heute gar nicht in einem Beruf arbeiten, ohne dass man an diese Front hingeschoben wird, nicht wahr, wo entweder das eine oder das andere produziert wird, mit der Tendenz immer mehr und für immer mehr. Ja, nun würde ich sagen, Sie haben vorhin von den Falltüren in One World gesprochen. Der Fortschritt hat sicherlich auch Falltüren. Also wenn ich dazu ein Beispiel geben darf. Sie sagen, die Möglichkeiten also der Reize, und das würde ja notwendig sagen, auch der Differenzierung, werden immer mehr Menschen zugänglich. Das ist... Damit meine ich auch Bildung, geistige... Nun, also das gilt, wenn man an die bekannten Bildungschancen nennt, gilt das zunächst. Aber wenn man sich die soziale Realität ansieht, ist es doch so, dass allein die ungezählten Mechanismen, die die Menschen präformieren, also die gesamte Kulturindustrie in ihrem weitesten Umfang, die ungezählten mehr oder minder, wie soll man sagen, nivellierenden Ideologien, die breitgetreten werden, den Menschen die Erfahrung ungezählter Dinge, die an sie herankommen, schon gar nicht mehr möglich machen. Also wenn, ich meine, jeder Mensch kann im Radio radikale, moderne Musik hören, aber angesichts der überwältigenden Ideologie, sagen wir, die hinter der Schlagerindustrie steht und hinter dem, dass es ein wichtiges Ereignis ist, wenn die Sängerin Ise Piese Rosen in Hawaii singt, wer ist denn gegenüber dem Trommelfeuer dieser Dinge dann überhaupt noch fähig, mit den außerordentlichen differenzierten und individualisierten und zugleich vergeistigten Reizen der wirklich fortgeschrittenen Musik etwas sich einzulassen. Herr Adorno, bei Musik kann ich nicht mitreden. Also, aber bei der Malerei da fehlt mir eine Gehirnwindung. Aber bei der Literatur beispielsweise ist doch so, dass auch die avantgardistischen Kreise ganz schön auf die Trommel hauen, nicht? Ja, sie hauen vielleicht manchmal auf die Trommel. Das kommt doch rum, was sie so machen. Ja, aber es so furchtbar herum kommt es dann doch nicht. Ich meine, wir sollten darüber vielleicht nicht allzu sehr reden, denn das führt uns von unserem Thema ein bisschen ab. Aber ich würde schon sagen, dass also gegenüber dem Typus des illustrierten Romans und der Art von Formung des Bewusstseins, die er ausübt, dann also doch die Stücke von Beckett nicht in derselben Weise herumkommen. Das würde ich in aller Bescheidenheit sagen. Ja, nee, das ist mal sicher, Ich meine, das müsste man auch einschränken. Ja, aber sonst würden Sie doch auch sagen, ich höre, die Richtung des Fortschrittes hat doch ein gewissermaßen, oder der Trend des Fortschrittes hat doch einen automatischen Charakter. Ich meine, es sind ja auch alle... Vielleicht ist es aber gerade deshalb noch gar kein richtiger Fortschritt, weil er einen automatischen Charakter hat. Es gibt von Kafka den schönen Satz, ein Fortschritt hat noch gar nicht stattgefunden. Ich glaube, darin würden wir sogar übereinstimmen, dass der Fortschritt, ja, und Benjamin hat das in den geschichtsphilosophischen Thesen wohl zuerst formuliert, dass der Fortschritt, soweit man von einem solchen bis heute reden kann, wesentlich ein Fortschritt in den Techniken der Naturbeherrschung und in den Kenntnissen zur Naturbeherrschung liegt. Das heißt also, dass er, wenn man so will, ein partikularer Fortschritt ist, der aber keineswegs bedeutet, dass die Menschheit dabei ihrer selbst mächtig geworden ist, dass die Menschheit mündig geworden ist. Und der Fortschritt würde erst an der Stelle anfangen, wo diese Mündigkeit, wo die Menschheit, könnte man sagen, als ein Gesamtsubjekt sich konstituiert, anstatt nach wie vor, trotz des Anwachsens dieser Künste und Fertigkeiten, in einem Zustand der Blindheit zu verharren, das heißt blinden, anonymen, nicht ihrer selbstbewussten Prozessen überliefert zu sein. Und das genau ist der Grund, warum ich vorhin etwas paradox gesagt habe, gerade dass der Fortschritt automatisch sich vollzieht, also dass die Menschen von ihm blind als diesem technologisch-wissenschaftlichen Fortschritt ergriffen werden, ohne als Subjekte dabei überhaupt sich recht zu konstituieren und ihrer mächtig zu werden. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass der Fortschritt noch gar kein wirklicher ist. Das heißt, dass er in jeder Sekunde gekoppelt ist mit der Möglichkeit der totalen Katastrophe. Naja, wenn wir mal vielleicht nicht dramatisieren. Aber über die Wünschbarkeit des Fortschritts scheinen sich ja sämtliche Nationen und Kontinente einig zu sein. Und mir ist jetzt Folgendes einmal aufgefallen. Es gibt heute solche Devisen, über die gibt es keinerlei Streit. Die gelten von New York bis Peking. Gleichheit, Entwicklung, Fortschritt. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, Herr Adorno, dass solche Glaubensformeln keinen Gegensatz gegen sich haben. Dass es keine Feinde gibt, nicht? Die Griechen unterschieden sich von den Barbaren, die Christen von den Heiden, die Aufklärer von den Feudalen, nicht da, aber alle sind für Gleichheit, alle sind für Fortschritt, alle sind für Entwicklung. Selbst wenn man an irgendwelchen Kategorien Kritik übt, die damit zusammenhängen, ist man dabei selber bereits auf dem Boden dieser allgegenwärtigen Kategorien. So weit geht das. Ja, das ist doch nun eine das ist eine sonderbare Frage, Sache, nicht? Das ist eine äußerst merkwürdige. Das ist doch eine äußerst merkwürdige Sache. Also über dem Tisch essen alle aus derselben Schüssel und unter dem Tisch treten sich alle. Kann man sagen, ja. Ja, darf ich noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, Herr Gehlen, den ich vorhin schon angetippt hatte und von dem wir dann wieder abgekommen sind. Ja. Nämlich im Zusammenhang also mit diesem ganzen Komplex Industrie, Gesellschaft, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse. Sie haben in Ihren Büchern mehrfach hingewiesen auf das Phänomen der Entformung, also auf das Phänomen, dass die qualitativen Momente innerhalb der Gesellschaft, also einfach die qualitativen Unterschiede, ich spreche gar nicht von Wertunterschieden, sozusagen abgeschliffen sondern die qualitativen werden, ja. Momente abgeschliffen werden gegenüber einer fortschreitenden Quantifizierung. Das ist ja schon wiederholt. Oder Nivellierung. Beobachtet. Das habe ich von Scheler gelernt. Die Schrift von Scheler heißt Der Mensch im Zeitalter des Ausgleichs. Der Mensch im nicht? Zeitalter des Ausgleichs. So hieß die Sache, ja. Ja. Nun, ich würde sagen, diese Tendenz, die liegt nicht in der Technik als solcher oder in der Wissenschaft als solcher, sondern sie liegt wesentlich in einem spezifisch gesellschaftlichen Prinzip, also einem Prinzip, das mit der Ordnung der Verhältnisse der Gesellschaft zusammenhängt, nämlich im Tauschprinzip. Das universale Tauschprinzip, und das ist ja das, was die Welt, jedenfalls unsere Welt, die westliche Welt, heute in einem noch nie dagewesenen Umfang beherrscht, dieses Tauschprinzip schneidet die Qualitäten, die spezifischen Eigenschaften der zu tauschenden Güter, damit auch die spezifischen Arbeitsformen der Produzierenden und die spezifischen Bedürfnisse derer, die es empfangen, ab. Und darin liegt dieses Moment der Nivellierung liegt darin. Was ich nun meine, wenn ich das gerade noch sagen darf, als Gedankenexperiment. Wenn man sich vorstellt, einmal gedankenexperimentell, eine Gesellschaft, in der nicht mehr getauscht würde, nicht mehr also für über den Markt die Menschen die Güter empfingen, sondern nach den Bedürfnissen der Menschen produziert würde, dann würde auch dieses Moment der absoluten Vergleichlichkeit und damit das nivellierende Moment wegfallen und man könnte sich vorstellen, dass das Qualitative und damit alle die Momente der Form, die also von der gegenwärtigen Gesellschaft überspült erscheinen, auf höherer Stufenleiter sich wieder reproduzieren und sich wiederherstellen. Ich würde also sagen, die Entformung ist vielmehr ein Phänomen, wenn ich es mal ganz krass sagen darf, ein Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft als ein Phänomen, das an sich notwendig mit der Industrie qua fortschreitender Technik gleichzusetzen wäre. Das ist aber und das ist der Grund, warum ich gerade auf diesem Unterschied so ein bisschen kleinlich insistiere. Ja, ja. Denn da geht es ja um eine sehr ernste Sache. Ja, Herr, das ist aber auch eine kühne Behauptung, die Sie da aufstellen. Sie wissen, dass ich mich für einen Empiriker halte. Nicht? Für mich ist das, was Sie da sagen, zunächst einmal Metaphysik. Nicht? Ich stelle mal die Gegenfrage, glauben Sie denn, dass diese Vorstellung, die Gesellschaft ohne Tausch und Waren, Terrorismus, in der dann die Freiheit der geistigen Individuen und Kulturkritiker blüht. Glauben Sie denn, dass dieser Schlauch nicht auch so veraltet ist, dass er unter der Gärung dessen zerbrechen wird, was jetzt auf uns zukommt? Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeiten nicht heute von der Gewalt dessen, was da auf uns zukommt, begraben werden. Diese Möglichkeit würde ich durchaus unterstellen. Ich glaube nicht, dass ich viel optimistischer bin als Sie. Aber ich würde doch sagen, gerade in dieser Vorstellung einer Welt, in der nicht mehr durch den Tausch nivelliert wird, diese Vorstellung scheint mir selber durchaus etwas Vollziehbares zu sein, wenn man nämlich zunächst einmal einfach in der Theorie, und wir sind ja Theoretiker und kommen um das Denken, auch wenn wir noch so nah an der Empirie sind, nicht herum, wenn man als Theoretiker sich solche Unterschiede, wie also etwa die zwischen einem doch relativ nur auf die Technik bezogenen Phänomen wie Industrialismus und dem Tauschprinzip, sich einmal klar macht. Es werden ja unendlich viele Dinge auf entweder bloße Formen, wie zum Beispiel die Form der Verwaltung, oder auf das, was ich den technologischen Schleier nenne, geschoben, also die Verdeckung gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Technik, die in Wirklichkeit nach wie vor in den gesellschaftlichen Verhältnissen gründen. Und ich bin altmodisch genug zu glauben, dass die Kritik der Gesellschaft das ist, worauf es viel mehr ankommt, als etwa auf eine Kritik der Technik als Technik. Die Technik als Technik ist weder gut noch böse, sie ist wahrscheinlich eher gut, und die Dinge, die man der Technik im Allgemeinen so aufmuckt, aufbürdet, aufmutzt, muss man ja wohl sagen, wenn das überhaupt deutsch ist, ja, das sind Momente, die in Wirklichkeit daran liegen, dass sie in einer ganz einseitigen Weise in unserer Gesellschaft entwickelt. Ja, sagen Sie mal, wir haben doch nur im Osten, haben wir doch nur schon Gesellschaften, wo das Kaufen und Tauschen nicht die Rolle spielt wie bei uns. Glauben Sie, dass man in China oder Russland in der Individualisierung und Hochqualifizierung des Einzelnen schon bemerkbar weiter ist wie hier? Die Frage aufwerfen ist natürlich der reinste Hohn. Selbstverständlich ist das nicht der Fall. Nee, ich wollte nicht höhen. Ne? Nein, aber es ist nur, und ich möchte, weiß Gott, das entsetzliche Grau, das sich dort offensichtlich ausbreitet, nicht verteidigen. Aber ich würde sagen, genau das, dass die Nivellierung dort weitergeht, ist ein Beweis dafür, dass die Gesellschaft, die sie dort betreiben, auf die Idee einer wirklich ihrer Substanz nach befreiten Gesellschaft ein reiner Hohn ist. Ja, sehen Sie mal, ich möchte nicht gerne in die Lage kommen, dass ich als ein, sagen wir mal, überzeugter Empiriker nun Ihnen Schwierigkeiten mache, sozusagen von unten her mit Tatsachen anwerfe, nachdem Sie in der glücklichen Lage sind. Sie haben wirklich also einen hohen utopischen Schwung, das sage ich ohne jede herabsetzende oder auch nur zweifelnde Absicht. Das beneide ich sogar in gewissem Sinne, nicht? Aber an der Stelle bleibe ich also hoffnungslos zurück in unserem Gespräch. Ja, es hat gar nicht mehr. Mein Amt ist viel schockierender, nicht? Ob ich nicht weiter zurück bin, weil überhaupt solche Dinge anzumelden, wie ich sie tue, ja außerordentlich gegen den Geist der Zeit sind. Ja, darüber kann man würfeln. Da können wir würfeln, Herr Adorno. Also wer heute auf Tatsachen hin zeigt, auf nackte Tatsachen, der schockiert, nicht wahr? So wie die Nacktheit schockiert, nicht? Das ist auch riskant. Vielleicht ist heute zu sagen, wie es ist, das klingt sofort provokatorisch oder zynisch. Das ist eine Belastung, mit der ich immer zu kämpfen habe. Aber ich kann Ihnen also bei der These, wenn wir das Geld abschaffen oder wenn wir die Produktionsverhältnisse in Richtung auf völlige Gleichheit Das Geld abschaffen würde ich gar nicht als wesentlich. In Richtung auf völlige Gleichheit. Auch die völlige Gleichheit würde, halte ich ja, auch sondern? Für gleichgültig, sondern dass nach den Bedürfnissen der Menschen produziert wird. Aber die werden doch mitproduziert. Ja, dann allerdings in einer veränderten gesellschaftlichen Organisation würde es aufhören, dass die Bedürfnisse von der Apparatur überhaupt erst produziert werden. Ja. Und genau dieses produziert werden der Bedürfnisse Bedürfnisse durch die Apparatur, das ergibt ja all diese grauenhaften Symptome der verwalteten Welt, über deren Phänomenologie Sie sowohl wie ich in unserem langen Leben so einiges zusammengeschrieben haben. Das nenne ich ja eben diesen hohen utopischen Schwung, den ich also durchaus respektieren will, Herr Adorno. Aber sehen Sie mal, ist, wenn Sie so argumentieren, eigentlich die Erstmaligkeit unserer Zeit honoriert? Oder beklagen Sie nicht so einen alten Hut? Ja, also mit der Erstmaligkeit unserer Zeit. Ich würde schon sagen, dass, wenn Sie mir nicht böse sind, wenn ich nun wirklich wie Hegel rede, also sehr metaphysisch, ich würde schon sagen, dass die Quantität dieser Phänomene, also der bürgerlich-industriellen Rationalisierung, umzuschlagen, beginnen in eine neue Qualität. Das würde ich Ihnen schon zugeben. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es ist auch, wenn ich es ganz schnoddrig ausdrücken darf, ein alter Hut. Irgendwie ist, seitdem es sowas wie bürgerliche Gesellschaft gibt, also ob Sie nun den Bacon lesen oder sogar den Descartes, ist das eigentlich schon immer drin gewesen und hat sich nur heute zu einem außerordentlich extremen Maß entfaltet, in dem also die Bedrohlichkeit dieses Prinzips, nämlich also schließlich überhaupt die Einziehung des Subjekts durch die losgelassene technische Rationalität und was damit zusammenhängt, als eine ganz unmittelbare Möglichkeit sich abzeichnen. Aber darf ich doch nun noch einmal auf das kommen, was jedenfalls mich zentral motiviert hat, uns beide dazu zu animieren, dass wir uns hier in der Arena treffen. Nämlich, das ist die Stellung ihrer Soziologie, wenn ich einmal so sagen darf, ich hätte beinahe gesagt, ihrer Philosophie, und ich glaube, ich könnte das auch verantworten, zu den Institutionen. Zu dem Begriff der Institutionen, der ja bei Ihnen eine außerordentlich zentrale Rolle spielt. Da wollen Sie raus, Und da, ich glaube, gerade weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, sind wir es doch unseren Zuhörern schon, damit die in der Arena auch auf ihre Kosten kommen, also schuldig, nun also auch endlich einmal den sozusagen den Fleischbrocken, an den Fleischbrocken uns da heran zu begeben. Wir sollen das jetzt zanken, was? Sollen wir uns zanken. Wir sind uns darüber einig, dass die Menschen heute, und da würde ich wirklich sagen, in einem Maß, wie es noch nicht da gewesen ist, von den Institutionen, und das heißt hier in erster Linie von der ins Ungeheuerliche zusammengeballten Wirtschaft und in zweiter von den Verwaltungen in einem umfassenden Sinn, die aber mit der Wirtschaft teils fusioniert und teils ihr nachgebildet sind, dass die Menschen also davon abhängig sind. Nun glaube ich, und das ist das, was mich zu der spezifischen Formulierung der Frage veranlasst hat, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich Sie dabei falsch interpretiere. Sie sind dazu geneigt, diese Institutionen als eine Notwendigkeit aufgrund der Mangelsituation des Menschen zu bejahen, prinzipiell. Und zu sagen, ohne diese Übermacht, der auch den Menschen gegenüber verselbstständigten oder, wie ich sagen würde, verdinglichten und entfremdeten Institutionen, würde es nicht gehen. Sie entlasten die Menschen, die sonst unter der Last aller möglicher Dinge, die sie gar nicht mehr bewältigen können, zusammenbrechen würden. Sie geben den Menschen allerhand Direktiven und sonst einiges. Nun, demgegenüber würde ich sagen, auf der einen Seite ist genau diese Macht der Institutionen über die Menschen das, was man in der alten Sprache der Philosophie mit heteronom bezeichnet. Ja, genau. Ja, das heißt, sie stehen also den Menschen als eine fremde und bedrohliche Gewalt entgegen, als eine Art von Fatalität, deren sie sich kaum erwehren können. Sie sind nun geneigt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt einzelne Formulierungen von Ihnen, ich kann Ihnen auch welche lesen, gerade diese Art Fatalität als etwas Schicksalhaftes und letztlich auf die Natur des Menschen zurückweisendes zu akzeptieren. Und ich würde sagen, diese Fatalität selber liegt daran, dass menschliche Verhältnisse und Beziehungen zwischen Menschen sich selbst undurchsichtig geworden sind und dadurch, dass sie von sich selbst, nämlich als Beziehungen zwischen Menschen, nichts mehr wissen, den Menschen gegenüber diesen übermächtigen Charakter angenommen haben und eben dem, was Sie hier als ein notwendiges, teils pessimistisch, teils aber auch con amore akzeptieren, würde zunächst einmal entgegenzustellen sein, die Analyse, die kritische Analyse dieser Institutionen und dann schließlich die Frage, ob sie nicht, wenn sie uns wirklich als eine so blinde Gewalt entgegenstehen, im Sinn dieses Prinzips, von dem Sie vorhin auch gesprochen haben, dass die Menschheit nämlich selbstständig und mündig wird, ob danach nicht diese Institutionen zu verändern wären und solche an ihre Stelle zu setzen, die zwar die Menschen vielleicht, um ihren Terminus aufzunehmen, weniger entlasten, als es die Institutionen heute tun, aber auch dafür nicht diese entsetzliche, drückende Last ist, die jeden Einzelnen unter sich zu begraben droht und die schließlich so etwas wie die Bildung eines freien Subjekts überhaupt nicht mehr zulassen. Ich glaube, das ist also eigentlich das Problem. Ja, wenn Sie und das meine ich, also wenn ich frage, ist die Soziologie eine Anthropologie, dann meine ich prägnant damit die Frage, ob die Institutionen wirklich eine Notwendigkeit der Menschennatur sind oder ob sie die Frucht einer geschichtlichen Entwicklung sind, deren Gründe durchsichtig sind und die sich unter Umständen auch verändern lässt. Das ist eigentlich die ganz einfache Frage, über die ich gern mit Ihnen mich gerauft hätte. Ja, ja, Herr Adorno, da kann ich allerdings auch nur in einer etwas längeren Ausführung antworten. Zunächst einmal habe ich den Eindruck, dass Recht, Ehe, Familie Bestände sind, die mit dem Menschen wesensmäßig zusammenhängen. Auch Wirtschaft. Diese Institutionen sehen in Raum und Zeit ungeheuer verschieden aus, aber es ist möglich, sie unter dem Begriff Familie oder Recht zu fassen. Es gibt also Ähnlichkeiten auch. Und hier sage ich, das sind Wesensmerkmale des Menschen. Aber danach geht ja Ihre Frage eigentlich gar nicht so sehr. Ich würde so auch sehr, übrigens nicht dem nicht ohne weiteres zustimmen. Na, jedenfalls bisher. Denn ich würde sagen, dass die Verschiedenheiten, die diese Institutionen durchgemacht haben, so ungeheuer wichtig und zentral sind, dass also denen gegenüber auf ihrer Invarianz zu bestehen schon ein bisschen gefährlich ist. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt Eigentum wirklich müssen wir auch dazu rechnen, Herr Adorno. Es hilft nichts. Ja, hilft also nichts, da müsste man schon hat es auch immer gegeben. Hat es auch immer gegeben. Ja. Ob in einer Gesellschaft der Fülle würde es sicher etwas Ähnliches auch geben. Ja. Die Menschen würden ja reicher und nicht ärmer sein. Aber das Eigentum würde nicht mehr diese verselbstständigte Gewalt haben, dass sein. Die Menschen, nur Eigentum haben zu können und um leben zu können, zu Agenten des Eigentums werden, anstatt Herr Adorno, dass es für sie da ist. Ich gebe Ihnen vollkommen zu, diese fundamentalen anthropologischen Einrichtungen wie Familie, Recht, Ehe, Eigentum und so weiter, Wirtschaft, Zusammenwirtschaften, bieten ein ungeheuer mannigfaltiges Bild in der Geschichte. Und ich kann auch nicht absehen, dass sich diese Substanzen selbst einmal auflösen. Sie werden sich weiter transformieren. Aber ich sage, das ist nicht die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, sondern Nein. Sie fragen mehr, warum insistieren Sie denn so auf den Institutionen, nicht wahr? Und da habe ich allerdings... Damit kein Missverständnis ist, ich insistiere in gewisser Weise fragen, genauso. Warum ich so... In gewisser Weise genauso, weil ich auch glaube, dass die Übergewalt der Institutionen über die Menschen jedenfalls für die heutige Situation der Schlüssel ist. Ja, nur kommen Sie, wir dabei zu, wahrscheinlich zu umgekehrt. Ja, ja, mal sehen. Wir müssen doch endlich den Streitpunkt finden. Der liegt vielleicht darin, dass ich geneigt bin wie Aristoteles. Von dem habe ich das, glaube ich, gelernt. dem Gesichtspunkt der Sicherheit eine große Rolle einzuräumen. Ich glaube, dass die Institutionen Bändigungen der Verfallsbereitschaft des Menschen sind. Ich glaube auch, dass die Institutionen den Menschen vor sich selber schützen. Gewiss auch Freiheit beschränken, aber man sieht ja immer wieder, dass es Revolutionäre Sie und Durchbrecher haben einmal davon gesagt, durch dass und die Ausbrecher gibt. Bewahrend und verzehrend. Ja, seien. Bewahrend und ich erinnere verzehrend. Mich an die Formulierung genau, von Ihnen. Nicht wahr? Und nun ist es insbesondere, wissen Sie, wenn man mal nicht denkt nur an Leute wie wir, die wir sozusagen auf eigene Faust versuchen, uns im Dasein zu stabilisieren, sondern wenn wir an die vielen Menschen, an die vielen Menschen denken, so ist, oh Gott, wissen Sie, ich könnte sagen, ich suche eigentlich in der Wirklichkeit eine honorige Sache, der man dienen kann. Und das halte ich immer noch für Ethik. Ja, aber das hängt doch ab davon, wie diese Wirklichkeit selber beschaffen ist, dass man ihr dienen kann. Ich meine, diese Formulierung hat ebenso viel Bestechendes wie Problematisches. Sicher ist Ethik nichts anderes als der Versuch, den Verpflichtungen gerecht zu werden, die Erfahrung dieser verstrickten Welt an einen heranbringt. Aber diese Verpflichtung kann ja doch ebenso die Gestalt der Anpassung und der Unterordnung haben, die Sie mir hier stärker zu betonen scheinen, wie auch die, die ich stärker betonen würde, nämlich dass man gerade im Versuch, diese Verpflichtung ernst zu nehmen, das zu verändern sucht, was verhindert, und zwar alle Menschen verhindert, innerhalb dieser gegebenen Verhältnisse ihre eigene Möglichkeit zu leben und also das zu verwirklichen, was als Potenzial in ihnen drinsteckt. Nicht genau verstanden. Woher wissen Sie denn, was das Potenzial in den Menschen ungelebt drinsteckt? Naja, ich weiß zwar nicht positiv, was dieses Potenzial ist, aber ich weiß aus allen möglichen, auch wissenschaftlichen Teileinsichten, dass die Anpassungsprozesse, der die Menschen heute gerade unterworfen sind, in einem unbeschreiblichen Umfang, und ich glaube, das würden Sie mir auch zugeben, auf Verkrüppelung der Menschen hinausläuft. Ja. Nehmen Sie doch zum Beispiel mal ein Beispiel, ein Komplex, über den Sie sehr viel nachgedacht und gearbeitet haben, nämlich die technische Begabung. Sie tendieren dazu zu sagen, dass es so etwas, und Veblen hat dieselbe These ja auch schon gehabt, dass es so etwas wie einen Instinct of Workmanship, also eine Art ja. von technologisch-anthropologischen Instinkt gibt. Ich würde, ob das so ist oder nicht, ist für mich sehr schwer zu entscheiden. Ich weiß aber, dass es heute ungezählte Menschen gibt, deren Verhältnis zur Technik, wenn ich es einmal so klinisch ausdrücken darf, neurotisch ist. Das heißt, die konkretistisch sind an die Technik, an alle möglichen Mittel der Beherrschung des Lebens gebunden, weil die Zwecke, nämlich eine Erfüllung ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen lebendigen Bedürfnisse, ihnen weithin versagt ist. Und ich würde sagen, also allein die psychologische Beobachtung all der ungezählten defekten Menschen, mit denen man es zu tun hat, und der Defekt ist ja, ich würde fast sagen, zur Norm überhaupt heute geworden, die berechtigt also doch dazu zu sagen, dass die Potenzialitäten der Menschen durch die Institutionen heute in einem noch nie dagewesenen Maß verkümmern und unterdrückt werden. Ja, das glaube ich eben nicht, ja, das glaube ich eben nicht. Ich meine, wir sind beide ungefähr gleich alt und wir haben nun alle erlebt, vier Regierungsformen, drei Revolutionen und zwei Weltkriege. Nicht? Ja. In der Zeit ist ja nun ungeheuer viel an Institutionen zerrieben und abgebaut worden. Der Erfolg ist eine allgemeine innere Unsicherheit und das, was ich als subjektivistisch subjektivistisch mit einem Minuszeichen versehe. Ich sage, Ben nannte das innere Gewoge, nicht wahr? Das wird jetzt laut, das ist die Öffentlichkeit, nicht? Und dagegen finde ich eben, da habe ich einen therapeutischen Standpunkt, nicht wahr? Da bin ich doch dafür, dass man das, was an Institutionen da ist, nun auch, jetzt nehme ich das Wort, konserviert. Sehen Sie, eine honorige Sache, der man dienen kann, wird gesucht. Die Schwierigkeit ist ja die, dass wir nicht glattweg sagen können, das ist die oder die. Genau. Nicht? Ja, das würde ich auch zugeben. Ich meine nur, mit der Unsicherheit ist es so furchtbar weit nicht her. Man sagt das ja oft, aber ich würde hier wirklich sagen, auch das ist doch, Sie sind so gegen Klischees und gegen Fable Convenue. Ich würde also sagen, die Welt, in der es nichts gibt, an dem man sich halten kann, wie es bei Brecht heißt, ist denn die nicht auch weitgehend ein Mythos? Ich mache eigentlich die Beobachtung im Allgemeinen, dass die Menschen viel zu genau sich in den ihnen vorgezeichneten Bahnen bewegen, dass sie viel zu wenig Widerstand überhaupt noch aufbringen und dass sie infolgedessen so fürchterlich unsicher in Bezug auf die Realität gar nicht sind. Sie haben eine bestimmte Realangst, die könnte ich Ihnen genau beschreiben. Die hängt erstens mit der latenten Katastrophe zusammen, von der ja unbewusst die Menschen doch alle etwas wissen. Ja. Und dann hängt sie damit zusammen, dass innerhalb der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verfassung im Grunde die Menschen überflüssig für die Erhaltung ihrer eigenen Gesellschaft sind und dass wir alle wissen, dass wir im Innersten wissen, dass wir potenzielle Arbeitslose sind und dass wir durchgefüttert werden. Das heißt, dass es ohne uns eigentlich auch ginge. Ich glaube, das sind die höchst realen Gründe dieser Angst. Aber mit der Unsicherheit in einer angeblich entformten Welt, ich kann mir nicht helfen. Nein, dann sage ich ruhig Angst, Herr Dorn. Ja, und zwar nicht Angst im Sinn einer Art metaphysischer Befindlichkeit wie bei Heidegger, sondern Angst schon in einem Sinn, der den Menschen zwar nicht artikuliert bewusst ist, der sich aber auf diese handfesten Dinge bezieht, wie erstens die Katastrophe und zweitens die Ersetzbarkeit und Abschaffbarkeit eines jeden Einzelnen, denn in einer funktionalen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo die Menschen auf ihre Funktionen reduziert sind, ist jeder auch entbehrlich. Was eine Funktion hat, kann auch ersetzt werden. Und nur das Funktionslose könnte überhaupt das Unersetzliche sein. Das wissen die Menschen genau. Das ist ein fürchterlicher Gedanke, Herr Adorn, den Sie da anschlagen. Ich habe ihn zuerst bei Hannah Arendt gesehen, diese Formel von der Überflüssigkeit des Menschen, nicht wahr? Es ist ja ein Boden, auf dem man sich kaum zu treten getraut, nicht? Ja, aber er ist Überflüssigkeit ist zugleich auch ein Schein. Das heißt, sie liegt eben nur darin, dass die Menschen heute wesentlich Anhängsel der Maschinerie und nicht die ihrer selbstmächtigen Subjekte sind. Ich will ja gar nichts anderes, als dass die Welt so eingerichtet wird, dass die Menschen nicht ihre überflüssigen Anhängsel sind, sondern dass in Gottes Namen die Dinge um der Menschen willen da sind und nicht die Menschen um der Dinge willen, die sie noch dazu selbst gemacht haben. Und dass sie es selbst gemacht haben, dass die Institutionen schließlich auf die Menschen zurückweisen, das ist für mich jedenfalls ein sehr geringer Trost. Ja, das Kind, das sich hinter der Schürze der Mutter versteckt, das hat zugleich Angst und das Minimum oder Optimum an Sicherheit, was die Situation hergibt. Ja, aber es ist ein Kind. Es ist ein Kind, Das ist wieder Ihre Mündigkeit, nicht? Ja. Ihr Ausdruck von der Mündigkeit. Glauben Sie wirklich, dass man aus allen... Der Ausdruck allen von der Mündigkeit ist übrigens von Kant. Ja, ich, natürlich, Kant, das weiß ich ja. Glauben Sie wirklich, dass man aus allen Menschen, dass man die Belastung mit Grundsatzproblematik, mit Reflexionsaufwand, mit tief nachwirkenden Lebensirrtümern, die wir durchgemacht haben, weil wir versucht haben, uns freizuschwimmen, dass man die den anderen Menschen zumuten sollte oder allen zumuten sollte, das glaube ich gar nicht. Ja, darauf kann ich nur ganz einfach sagen, ja. Ja, und da sage ich nein. Ich meine, ich habe eine Vorstellung von objektivem Glück und von objektiver Verzweiflung. Und ich würde sagen, dass die Menschen so lange, wie man sie entlastet, und ihnen nicht die ganze Verantwortung und Selbstbestimmung zumutet, dass so lang auch ihr Wohlbefinden und ihr Glück in dieser Welt ein Schein ist und ein Schein, der eines Tages platzen wird. Und wenn er platzt, wird das entsetzliche Folgen haben. Herr Adorno, da sind wir nun genau an dem Punkt, wo Sie ja und ich nein sagen, da oder umgekehrt. Ja. Nicht da? Wo ich also sagen würde, alles, was man vom Menschen seit je bis heute weiß und formulieren kann, würde dahin weisen, dass Ihr Standpunkt ein anthropologisch-utopischer, großzügig-großartiger Standpunkt ist und ich mit ihm nicht arbeiten weil ich ihn nicht denken Herr kann. Herr Gehlen, so schlimm auch ist nicht das, so fürchterlich utopisch ist das gar nicht. Sondern ich würde zunächst einmal ganz einfach dazu das sagen, dass die Schwierigkeiten, die die Menschen nach ihrer Theorie zu diesen Entlastungen drängen und die ich gar nicht leugne, die Not, die die Menschen zu diesen Entlastungen treibt, ist gerade die Belastung, die ihnen von den Institutionen, also von der ihnen fremden und über sie übermächtigen Einrichtung der Welt, ihnen angetan wird. Es ist also gewissermaßen so, erst werden sie von der Mutter fortgeschickt, ins Kalte heraus und sind unter einem entsetzlichen Druck und dann, daraufhin flüchten sie sich hinter die Schöße eben derselben Mutter, nämlich der Gesellschaft, die sie verjagt hat. Und das scheint mir überhaupt geradezu ein Urphänomen der Anthropologie heute zu sein, dass die Menschen sich flüchten zu genau der Macht, die ihnen das Unheil, unter dem sie leiden, antut. Die Tiefenpsychologie hat ja dafür auch einen Ausdruck. Sie nennt das nämlich Identifikation mit dem Angreifer. Und das, was mir, wenn Sie mir gestatten, dass ich das so sage, was mir die Gefahr in ihrer Position erscheint, bei der ich den Untergrund einer tiefen Verzweiflung weiß Gott nicht überhöre, ist das, dass ich fürchte, dass sie manchmal aus einer Art, ja, verzeihen Sie schon, metaphysischer Verzweiflung, dieser Identifikation mit dem Angreifer sich überantworten. Das heißt, dass sie sich theoretisch mit eben der Macht identifizieren, die sie selber, wie wir alle, fürchten, aber damit eben auch Partei ergreifen für eine ganze Reihe von solchen Dingen, von denen ich denken würde und von denen Sie wahrscheinlich auch denken würden, dass sie mit dem Unheil doch eben auf eine tiefe Weise verknüpft. Herr Adorno, nicht wahr? Wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich am Schluss des Gesprächs sind, nicht wahr? Wir können das nicht noch höher gipfeln. Nein, wir können es nicht. Da kann ich nun also noch einen, sagen wir mal, Gegenvorwurf anbringen. Ich habe manchmal, obzwar ich das Gefühl habe, dass wir uns in tiefen Prämissen einig sind, nicht wahr? Habe ich den Eindruck, dass es gefährlich ist und dass Sie die Neigung haben, die Menschen mit dem bisschen unzufrieden zu machen, was ihnen aus dem ganzen katastrophalen Zustand noch in den Händen geblieben ist. Also da möchte ich darauf wirklich den Satz von Grabbe zitieren, denn nichts als nur Verzweiflung kann uns retten.